Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Werk des 1990 verstorbenen schottischen Radioautors Edward Boyd ist nach wie vor ein Solitär der britischen Kriminalliteratur. Heute und in den kommenden zwei Wochen begleiten wir wieder einmal einen seiner nicht gerade simpel gestrickten Protagonisten auf der Suche nach einer verschwundenen Person. Auch diesmal geraten dessen Nachforschungen unversehens zur Detektivarbeit in eigener Sache. Im Deutschlandfunk ist der Dreiteiler übrigens zum ersten Mal zu hören. Kein Mann steigt zweimal in denselben Fluss. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Edward Boyd. Aus dem Englischen übersetzt von Marianne de Barde und Hubert von Bechtolzheim. Erster Teil. Als ich das letzte Mal abfuhr, vom Gardinor, trugen die Zeitungskioske schwarz, riesige Schlagzeilen, Robert Kennedy in Los Angeles ermordet. Diesmal war der Blätterwald lichter. Das beste Angebot war ein Erdbeben auf den Philippinen, welches 600 Menschenleben gekostet hatte. In meinem Schlafwagen hätte ein Mini-Lilliputaner vielleicht Kniebeugen trainieren können, keinesfalls jedoch den Handstand. Der Schaffner händigte mir einen Zollerklärungsvordruck aus und nahm meinen Pass an sich. Nummer L0656 und 3x8. Name des Inhabers John Maxson. In Begleitung der Ehefrau, mitnichten. Und Kindern, nein. Nicht mehr. Nie mehr. Der Zug entglitt Paris Richtung Küste, Kanal und Fähre. Und ich dachte an den Brief. Johnny, mein Lieber, ich weiß eigentlich nicht, ob ich das Recht habe, dir diesen Brief zu schreiben. Wenn Dinge passieren, wie sie passiert sind, werden solche Fragen für alle Beteiligten, sogar diejenigen, die wie ich nur hilflos daneben stehen und zusehen konnten, schrecklich kompliziert. Miss Helen Duncan, meine einstmalige Schwiegermutter. Gut und gern 70 inzwischen. Sie war die antisprichwörtliche Schwiegermutter gewesen und der beste Teil meiner Ehe. Wir mochten uns immer gern, Johnny, nicht wahr? Du warst vielleicht sogar mehr mein Sohn als Julia meine Tochter. Jetzt ist etwas geschehen, womit ich nicht mehr zurechtkomme. Ich bin zu alt dafür und zu müde. Würdest du kommen und mir helfen? Oder ist das zu viel verlangt? Denn möglicherweise setze ich eine Zuneigung voraus, die gar nicht mehr besteht. Zeit, sagt man, heilt. Aber sie kann auch zerstören. Hilfst du mir, Johnny? Ich habe niemanden außer dir, den ich bitten könnte. Niemanden. Keiner ist sich selbst der Nächste. Und all das Georgel. Nein, richtig ist, jeder ist sich selbst der Nächste. Victoria Station glänzte im Regen. Der Zollmensch bekreidekreuzte mein Gepäck, musterte kritisch meinen Haarschnitt, meine Kleidung, meine Schuhe und sprach mich französisch an. Ich antwortete auf Englisch. Zu seiner Unfreude 3 Jahre Abendkurs an einen Landsmann verschwendet. Der Speisewagen im Zug nach Glasgow war eine Taucherkugel. Draußen die Landschaft ertrank. Der Regen reiste mit bis Endstation. Es war dunkel, als wir Glasgow erreichten. Und auf dem nassen Pflaster flimmerte farbige Kurzschrift. Sehr attraktiv. Das Gartentor quietschte immer noch dieselbe verrostete Kadenz. Dieselben Kletterrosen hängten sich immer noch an den Schultern fest. Die Klingel war auch noch dieselbe. Wer ist denn da? Ich bin's, Johnny. Ach, Johnny. Frisch aus Paris. Sekunde, Johnny. Ach, Johnny. Wie schön, dich wiederzusehen. Tja, Helen. Warum hast du denn nicht geschrieben, dass du kommst oder telefoniert, oder? Ja, du kennst mich doch. Ich lass mir noch keinen Auftritt entgehen. Also nun, komm, steh nicht da, du bist ja nass. Komm rein, komm, komm. Früher hast du die Kette nie benutzt. Ja, früher war ich ja nicht allein. Hast du Besuch? Nein, das ist mein Fernsehapparat. Oh. Komm. Zimmer ist unverändert. Aber der Apparat ist neu. Vor 5 Jahren hätte es Protest gegeben. Ich wollte immer schon einen. Mir war es egal, genau genommen. Aber wir gaben ja wohl nicht den Ton an, du und ich, wie? Hast du schon zu Abend gegessen? Ja, im Zug. Zug? Ich bin mit Schiff und Zug gekommen. Es hat die Reise verlängert. Verlängert? Was soll das heißen? Dass ich im Grunde meines Herzens nicht kommen wollte. Es lieb, dass du gekommen bist, Johnny. Verrückt. Ja, warum dann doch? Warum suchen alte Soldaten ihre alten Schlachtfelder auf? Ich glaube, ich mache uns doch einen Tee. Setz dich doch inzwischen. Das Zimmer war irritierend unverändert. Irritierend vertraut. Am irritierendsten die für 9 Kinderweihnachten erstandenen Bücher. Das Buntstiftbild, das sie mit 4 Jahren gemalt hatte. Die Fotografie von ihr als 12-jähriges Mädchen. Langes, glattes, blondes Haar. Gestreifter Pullover. Sie wäre jetzt 17. Der Tee war Ruhe vor dem Kampf. Wir brachten 5 ganze Jahre aufs Laufende. Geburten, Hochzeiten, Tode, Klatsch, wer es geschafft hatte, wer nicht. Wer noch angeschlagen im Ring stand. Dann war das getan. Und nach einem Moment des Schweigens ging's an die Gewehre. Noch sehr bittere Gedanken, Johnny? Nein. Wirklich nicht? Nein. Ich habe mir ein neues Leben gemacht in einem anderen Land. Mit einer anderen Frau? Ja. Wirst du wieder heiraten? Nein. Bist du glücklich? Ich bemühe mich, nicht unglücklich zu sein. Und gelingt es dir? In Grenzen. Tja, das macht es nicht leichter für mich. Helen, ich weiß ja nicht, worum es geht, aber wollen wir die Frage leichter oder schwerer einmal beiseite stellen? Ich bin von Paris nach Glasgow gefahren. Ich habe ziemlich wichtige Arbeit liegen lassen. Ja, ja, du hast ganz recht. Okay, dann heraus damit. Es ist wegen Julia. Was ist mit Julia? Irgendetwas ist ihr passiert. Julia ist schon immer irgendetwas passiert. Ich eingeschlossen. Sie ist seit 3 Monaten verschwunden. Naja, dann hat sie dieses Mal eben ihren eigenen Rekord gebrochen. Sei nicht grausam, Johnny. Das ist doch nicht das erste Mal, dass sie verschwindet. Bestimmt nicht das letzte Mal. Eines Tages erscheint sie wieder berstend vor Scherben. Ich dachte, du bist die Bitterkeit losgeworden, Johnny. Also,